I hear the sea. I see a bell. It's a bell. It's a bell. It's a bell show. Welcome to the show. Thank you. manger pour reprendre des forces. Ma douce. Allez, récupérez. C'est bien. Encore, je vais chanter un peu. Pour nous deux, dans mon grand palais de cristal, le soleil joue en liberté, et la nuit, la lune si pâle, dépose sa douce clarté. Princesse, ma princesse aimée, m'a dit un gentil cavalier, votre visage est incamé, vos beaux yeux à jamais m'ont lié. Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Edgin Cekin. Ich vertrete heute die Abendlandung für Jean-Marie Dur. Und wir versuchen eine bunte Mischung zu machen. Ich habe mir eine Liste ausgesucht von Freunden, von USB-Sticks, die ich von Freunden ausgeliehen habe, von meinen geliebten Freunden, Sigoni, Prenny und Lisa. Und ich habe da so auch eine Auswahl gemacht und auch selber ein bisschen was reingefügt. Und jetzt machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Jetzt kommt Algebra Suicide. Please respect our decadence. Mais maintenant, il faut manger. Everybody's dying, so we send them flowers. After their funerals, we go out to dinner, and then we try to forget about it. Suicide, and everybody points it out to us. Is that coffee you're drinking? Is that a cigarette you're smoking? Is that meat you're eating? Is that air you're breathing? Have you no self-respect? No, but we're having fun. Quick, before we drop dead. We don't mind your great concern. Thank you. Das war Manta von der Compilation, was aus dem wunderschönen Label Discrepant rauskam, Antologia de Musica Atipisa Portuguesa, Volumen 2. Und das Gitarrenstück hieß Filho da Mai. Jetzt werden wir euch einen Track vorspielen von Darkstar. Wurde released in Kneckelwies letzten Monat. Seit vielen Jahrzehnten tiefgefroren steht etwas vor der Befreiung von der Dunkelheit. Darkstar ist ein Projekt von Wolfgang Beffert. In den späten 80ern bis frühen 90ern beschwert er die Dunkelheit des unendlichen Raumes. Die mechanischen Grooves, spiralförmigen Synthesizer, sind eindeutig von Science Fiction aus der 60er und 70er Jahre beeinflusst und erinnern uns an die Welten von Alien, The Forbidden Planet und Solaris. Thank you. 83 Kilometer über Moskau und Berlin und über die Routen und Kadenzen und Abwege der Sätze auch. Denn es gibt keine Geraden und keine Gnade in der Grammatik. Bis zur äußersten Bedeutung müssen wir gehen. Und nichts werden wir dabei gesagt haben. Thank you. Das war Pauline Anna Strom. Pauline Anna Strom ist am bekanntesten unter dem Pseudonym Transmillenia Consort beim amerikanischen Komponisten und Synthesizer für elektronische Musik. Stream machte zwischen 1982 und 1988. Sie machte 7 Aufnahmen, darunter 3 LPs und 4 Kassetten. Was ihr gerade gehört habt, ist der Song Energies von ihrem Album Transmillenia Musik. Mein Name ist Etkin Cekin. Ich mache heute Vertretung für Jean-Marie Dur in der Abendlandung und das Thema ist Sommerhits. Die Perspektive, die Wahrnehmung von Sommerhits kann für jeden natürlich anders sein und ich versuche mich auch auf diesem Wege zu überraschen und habe eine Liste von Songs und Stücke ausgesucht, die von Freunden ich zusammengesammelt habe und auch meine eigene Interpretation, ein paar eigene Tracks, so eine bunte Mischung. Wird ihr weiterhören. Jetzt kommt der Song von Tirzah, Do You Know, released on Domino Records dieses Jahr. Viel Spaß. About the time we were together, and I thought that I would call you, but I never could do it. I don't get into begging to make you want me back. It hurts my pride. Do you know? Sometimes it's like I never even knew you. I'll be feeling good 'cause my head is thinking clearly, but all it takes is just a split second, and there you are in front of me. Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? I think I'll be fine if you met someone. It's not even like we were doing nothing long. I just need to find something that will take me back to how I was before. Do you know the silent treatment doesn't stop me bugging? The best thing we can do is really talk about it. I was never trying to be cold, but I'm showing you I can be without you. Oh, Ja. Schönen guten Abend nochmals. Hier die Abendlandung. Wir machen weiter mit einer bunten Mischung aus Stücke und Songs, die ich zusammengebracht habe. In Vertretung für Jean-Marie Dour, der normalerweise die Abendlandung macht. Und lieben Grüße nach Spanien und vielen Dank für die Gelegenheit, dass du mir das angeboten hast, das zu machen, Jean. Ich hoffe, du hörst gerade zu. Jetzt machen wir mal einen kleinen drastischen Übergang zu Second Woman. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Dirk Dietrich von Belong und Joshua Estes von Telefon Tel Aviv. Wenn ihr Telefon Tel Aviv kennt, dann könnt ihr euch gut vorstellen, Second Woman ist ein unverbesserliches Debüt futuristischer Musik, elektronischer Musik, bei dem die begehrte Genetik des Duos bzw. frühere Bemühungen zu einem verführerischen neuen Rätsel kaleidoskopischen Synchronisation verschmelzen. Second Woman ist eine vollständig realisierte Einheit, eine gut gemachte Klangwelt und erfrischende gemeinsame Antrennung, die in ihrer Reinheit und sorgfältigen Gestaltung inspiriert. Jetzt kommt das Stück 200601JE6. Viel Spaß. Thank you. Tetsumasa Obake EP, das kam als Tape raus dieses Jahr von dem Berliner Tape-Label Arboretum. Eine kreisförmige Reise in einer sich ständig veränderten Umgebung, gespensterisch und sub-oszillierend. Der japanische Musiker Tetsumasa Okumura für die erste Veröffentlichung auf Tape. Könnt ihr euch besorgen. Jetzt kommt Hari Hosono and the Yellow Magic Band, Shambhala Signal. Shambhala Signal, Harry Hosone and the Yellow Magic Band, habt ihr gerade gehört. Mein Name ist Edkin Chekin, ich vertrete für Jean-Marie Dur heute die Abendlandung. Es geht weiter mit unserer Summer-Hit-Buntmisch-Parade. Was ist unsere Wahrnehmung von Summer-Hits? Was bedeutet es für uns? Das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Wir haben aber alle unsere ruhigen Momente, unsere stillen Momente und düsteren Momente und auch glücklichen Momente. Wir gehen einfach mal weiter von unserer Hymma Utku, Truth from the Deepest Source. Das war Hyma Utku. Nach ihrem ersten Album Shebi Yelda hat Hyma Utku jetzt vor 4 Tagen ihr neues Album rausgebracht von Carl Records in den Namen Gnosis, das in der als griechisches Wort durch Intuition und individuelle Erfahrungen erlangtes Wissen bedeutet, wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen Schulen der Esoterik und des Denkens verwendet, um Einsicht in die Funktionsweise des Universums zu gewinnen. Das Album folgt dem einseitlerischen, wahrheitssuchenden Reisenden auf dem Weg durch verschiedene Zeiten und Regionen, durch verschiedene Formen menschlicher Erfahrung. Gnosis vereint Feldaufnahmen, die Hyma Utku in Griechenland, Ägypten und in der Türkei gemacht hat, mit Ambient-Klanglandschaften, abstrakter Elektronik und ritualistisch pulsierende Beats. Das habt ihr gerade gehört, ihr seid in der Abendlandung. Ich bin heute in Vertretung für Jean-Marie Dour. Und wir machen jetzt weiter mit Summer Hits. Jetzt kommt von Keisha Caterpillar. Ich muss natürlich erstmal den Song hier raussuchen. Viel Spaß. Thank you. Das war Yabkasai Honwaka Papa, veröffentlicht bei Hoge Tapes von Kyoto, Japan. Mein Name ist Edgin Chekin, ich vertrete für Jean-Marie Du heute die Abendlandung. Wir machen eine Sommerhitrunde und jetzt sind wir schon in den letzten 20 Minuten eingetreten. Ich mache einfach mal weiter in die bunte Mischung und vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Jetzt geht's weiter mit Piero Umiliani, Arabian Synthesizer. Medium, shoot form proper, full participation from all of your shatters. Sooner or later, you gon' leave me dead. Come for my head, head anti-black program in your head. Now you wanna steal my culture, already killed my father. Now you wanna stop my bread. Yeah, you heard what I said, that anti-black program in your head. Yeah, you heard what I said, that anti-black program in your head. Come ring the alarm. Yeah, ring the alarm. feel my culture, already feel my fall. The night won't stop my brain. Yeah. Thank you. Das ist Stereolab mit dem Song. Und ich möchte mich hiermit verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier ist die Abendlandung. Ich war heute in Vertretung für Jean-Marie Dur. Der nächste Song heißt Midas Touch von Midnight Star von 1986. Eine Synth-Funk-Band. Wird bald als letzter Song den Remix hören von Boards of Canada. Mein persönlicher Hit dieses Sommers. Wir sind noch im Midsommar Express. Das waren die Sommerhits. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wir sehen uns wieder im Hier und Jetzt. Bis gleich. Here in me, I've got the mind.